It's quite shocking when the Lord allows someone who is quite young to leave. Es ist schon schockierend, wenn der Herr es zulässt, dass jemand, der jung ist, dann weggenommen not wird. That we're not going to believe that God would heal him. Nicht, dass die nicht geglaubt hätten, dass Gott sie heilen würde. It is a reality. We've seen it a lot in Liberia, where people who were there last year are gone. Es gibt diese Realität und wir haben das in Liberia gesehen, dass Menschen, die letztes Jahr noch da waren, jetzt auf einmal weg sind. And, the Bible says to set your affections on the things above. In der Bibel heißt es, wir sollen uns ausrichten auf die Dinge, die droben sind. Where Christ is. Dort, wo Christus ist. Amen. Amen. I want to read a verse from Psalm 27. Ich möchte einen Psalm lesen aus dem Psalm 27. Which I think is one of my 50 top verses in the Bible. Ich glaube, dieser Vers da ist einer meiner 50 Lieblingsverse in der Bibel. But it starts in verse 12. Aber das fängt schon im Vers 12 an. It says, "Do not deliver me over to the desire of my adversaries." Gib mich nicht preis der Gier meiner Bedränger. For false witnesses have risen against me. Denn falsche Zeugen sind wider mich aufgestanden. And such as breathe out violence. Und der da Gewalttat schnaubt. The next verse. I would have despaired. This is implied. It's actually not in the text, but the text implies these words. Also, ich wäre verzweifelt. Das steht jetzt nicht im Text, aber das impliziert der Text. I would have despaired unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Also ich wäre verzweifelt, wenn ich nicht geglaubt hätte, das gute Jahwes zu schauen im Land der Lebendigen. This is such, go back to that for a moment. This is such a powerful, powerful verse. Das ist solch ein kraftvoller Vers. If I didn't believe that I would see the goodness of God at an appointed time in my life, also wenn ich nicht geglaubt hätte, das gute Jahwes zu schauen zu einer bestimmten Zeit, I would have been in despair. Dann wäre ich verzweifelt. And this is what makes a difference in our lives. Und das ist es, was den Unterschied ausmacht in unserem Leben. We talked about this last week. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen. God resists the proud, he gives grace to the humble. Gott widerstrebt dem Stolzen und er gibt dem Demütigen Gnade. And be humbled under the mighty hand of God. Und lasst euch unter die mächtige Hand Gottes demütigen. And he will lift you up at a definite point in time. Und er wird euch erheben zu einem bestimmten Zeitpunkt. And if I didn't have that to believe in, und wenn ich das nicht hätte, um daran zu glauben, I would have despaired in this life. Dann wäre ich schon verzweifelt in diesem Leben. But look at verse 14. Aber schaut euch den Vers 14 an. Wait for the Lord. Harre auf Jahwe. Be strong and let your heart take courage. Sei stark und dein Herz fasse Mut. Yes, wait for the Lord. Und harre auf Jahwe. The most courageous thing you will probably ever do in your life. Das Allermutigste, was du möglicherweise in deinem Leben tun wirst, is to wait on God. Ist es, auf Gott zu warten. You can measure your pride. Und du kannst deinen Stolz daran messen. By your impatience with God. An deiner Ungeduld mit Gott. God resists the proud. Gott widerstrebt dem Stolzen. How impatient am I with God's plan? Wie ungeduldig bin ich im Plan Gottes? Rebecca, the wife of Isaac, Rebecca, die Frau von Isaac, was impatient. Sie war ungeduldig. She took the situation under control. Und sie hat die Herrschaft über diese Situation übernommen. Because God had told her when she had twins in the womb, weil Gott ihr ja gesagt hat, sie hatte Zwillinge, that the older would serve the younger. Er hat ihr gesagt, dass der Ältere dem Jüngeren dienen würde. But Isaac, her husband, loved the older one, Esau. Aber Isaac, ihr Ehemann, liebte ja den Älteren, den Esau. Esau was indifferent. He despised his birthright. Der Esau, dem war das aber gleichgültig und er verachtete auch sein Geburtsrecht. Which represents the Bible, or the promises of God. Dieses Erstgeburtsrecht steht auch für die Bibel, die Verheißungen Gottes. And he thought he could still get the blessing, even though he would despise God's promises. Und er dachte sich, er kann noch immer diese Verheißungen und den Segen Gottes erlangen, obwohl er die Verheißungen verachtete. In the end, moments away from receiving an eternal blessing. Aber am Schluss nur einige Momente weg davon, bevor er diesen ewigen Segen empfangen würde. It was taken away from him and given to Jacob. Wurde ihm dieser Segen weggenommen und dem Jakob übergeben. Because Rebecca manipulated the situation and didn't trust God to do it. Weil Rebecca die Situation so manipulierte und Gott nicht vertraute. Soon she would never see Jacob again. Aber sehr bald darauf sollte sie Jakob nicht mehr sehen. Because Esau wanted to kill Jacob. Weil der Esau ja Jakob töten wollte. And they sent Jacob away. So sandten sie Jakob weg. And while he was away, Rebecca lived out her years. Und während er eben weg war, da lebte Rebecca ihre Zeit. And the funny thing was that Isaac didn't die on that bed. Aber das Komische dabei war, dass der Isaac eigentlich nicht verstarb dort. Because Isaac said, "Let me give the blessing to Esau before I die." Weil Isaac ja sagte, lass mich noch den Segen Esau geben und dann werde ich sterben. But he lived another 43 years. Aber er lebte dann noch 43 Jahre danach. He didn't die. Er starb nicht. God resists the proud. Gott widersteht dem Stolzen. But he gives grace to the humble. Aber dem Demütigen gibt er Gnade. We're beginning a course in a few weeks on abuse. In ein paar Wochen werden wir einen Kurs starten, und zwar geht es da um Missbrauch. And it's called the mending of the soul. Da geht es um das, die Heilung der Seele. You can register. Registration begins today. Ihr könnt euch dafür schon anmelden. Die Anmeldung beginnt heute. Can you go to the fourth slide? There's so much abuse in this world. Es gibt so viel Missbrauch in dieser Welt. And people's souls are so torn apart. Und die Seelen der Menschen sind so zerrissen. Like we said, there's 100,000 women being sold into sex slavery every year just in Europe alone. Also wir haben schon gesagt, es gibt so an die 100.000 Frauen, die jedes Jahr hier in Europa in Sexsklaverei verkauft werden. This is my experience. This is what I have seen in my short life. Also das ist es, was ich in meinem kurzen Leben bis jetzt gesehen habe. To the one extreme, we have willful abusers. Auf der einen Seite haben wir die, die willentlich und wissentlich missbrauchen. These are predators. Das sind die Täter. These are people who willfully live to abuse others. Das sind die, die wirklich deshalb leben, um andere zu missbrauchen. We've all seen them. Wir haben sie alle gesehen. They may have even been in our families. Vielleicht haben wir sie sogar in unserer Familie. People who just enjoy abusing people. Also einfach Menschen, die es genießen, andere zu missbrauchen. It's like satanic. Das ist satanisch. And then you have the abused. Und dann auf der anderen Seite sind die, die missbraucht the werden, victims. Die Opfer. Women who come over from Eastern Europe to look for a job as a secretary. Frauen, die da von Osteuropa zu uns kommen, um eine Arbeit zu suchen, als Sekretärin. Suddenly they're locked in a cellar and they're a sex slave. Und plötzlich werden sie in irgendeinem Keller eingesperrt und werden Sexsklaven. They are raped over and over and over again until they completely lose a sense of dignity. Und sie werden immer wieder und immer wieder vergewaltigt, bis sie einfach einen Sinn für ihre Würde verlieren. This is happening all over the world. Und das passiert auf der ganzen Welt. Then not so extreme are the abusive. Und dann gibt es die, die nicht so extrem vorgehen. Das sind die, abusive people who don't plan to be abusive. Oder die einfach, die das planen zu missbrauchen. They just are. Die sind einfach Because so. They're selfish people. Weil sie selbstsüchtig they sind. Live for themselves. Sie leben nur für sich selbst. And as a result, they abuse people, even though they don't really want to. They just do. Und das Ergebnis davon missbrauchen sie andere Menschen, obwohl sie vielleicht gar nicht das wollen, aber sie tun es. The counterpart to those are the abused. Und die Gegenspieler oder die andere Seite ist eben die, die missbraucht werden. But they're people who enable. Aber da gibt es eben Leute, die das ermöglichen. There's the consumer and the enablers. Es gibt jemand, der das konsumiert und dann der, der es ermöglicht. A son has someone's son has trouble with money. Zum Beispiel hat der Sohn von jemandem Probleme mit Geld. He's irresponsible. Er geht unverantwortlich um damit. And he's going to lose his car or his job. Verliert seine Arbeit oder sein Auto. And he goes to his mom and says, "Mom, help me, help me, help me." Dann geht er zu seiner Mama und sagt, Mama, bitte hilf mir. And mom has given him or her the rest of her money. Und die Mama gibt ihm wieder Geld oder ihr und den ganzen Rest des Geldes. And it's just a consumer enabler kind of thing. Da ist also dieses Verhältnis, eines, der das konsumiert und der andere, der es ermöglicht. One is abused, but she's abused because she's allowing herself to be abused. Also jemand wird da missbraucht, aber er lässt es zu, dass er missbraucht wird. And then we have our normal conflicts in between. Und da dazwischen gibt's auch die normalen Konflikte. Conflicts are healthy. They produce character. Also Konflikte sind gesund. Die erzeugen Charakter. And some people are just oversensitive to conflicts. Aber manche Menschen sind da übersensitiv in Bezug auf Konflikte. Every time there's a conflict, they're getting abused. Und jedes Mal, wenn es einen Konflikt gibt, werden sie schon missbraucht. Anyway, if you feel that your soul is not settled in terms of maybe being abused. Also wenn du dich so fühlst, dass du das Gefühl hast, deine Seele ist nicht in sich ruhend, du wurdest irgendwie missbraucht. Oder du möchtest es einfach nur lernen, wie anderen zu helfen, die missbraucht wurden. Then you can sign up for this course. Dann kannst du dich für diesen Kurs anmelden. Now, in terms of tying this into last week's message. Nun, jetzt wollen wir das Ganze einbinden in die Botschaft von letzter Woche. There is nothing more releasing for the soul. Es gibt nichts Befreienderes für die Seele, than to believe in the goodness of God in the land of the living. Denn an die Güte Gottes zu glauben im Lande der Lebendigen. And that God gives grace to the humble. Und dass Gott dem Demütigen Gnade schenkt. I grew up in a quite an abusive family. Also ich bin in einer Familie aufgewachsen, die ziemlich viel Missbrauch stattfand. My father was in a prison camp for 3.5 years. Mein Vater war 3.5 Jahre in einem Gefängnis. In North Korea, in China. In einem Gefangenenlager in Nordkorea. And he would hit us with sticks and belts. Der hat uns geschlagen mit Stöcken, mit Gürteln. He actually made a paddle out of oak, that's eiche. Der hat so ein Eichenholzstück genommen und ein Paddel draus gemacht. For every minute we were late for dinner, every minute. Also jede einzelne Minute, die wir zu spät zum Abendessen kamen, we got one hit. Haben wir einen Schlag bekommen. Every minute. Für jede Minute. We ate at 5 o'clock. Um 5 haben wir gegessen. If you came home 6 after, you got 6 hits on the butt with this paddle, and I'm talking hard. Also, wenn du nur 6 Minuten nach 5 angekommen bist, hast du 6 Schläge auf den Hintern bekommen mit diesem Holzstab. You know, and I grew up quite a bitter young man. Und so bin ich aufgewachsen und war eigentlich ein ziemlich junger, verbitterter Mensch. But when I found Christ, aber als ich dann Christus fand, I realized as I looked back, da wurde mir klar, wie ich so zurückblickte, all of this abuse, dass all dieser Missbrauch, that was in our family, der in unserer Familie between geschah, my father and mother, between all of us, just, also zwischen Vater und Mutter und auch zwischen allen anderen, all of this had funneled me, all das hat mich dorthin gebracht, to this moment, this definite moment in time, zu diesem ganz bestimmten Zeitpunkt, where I am walking down through the campus of the university, wo ich damals dort am Campus der Uni spazieren gegangen and a woman bin comes to me, und eine Frau auf mich zukam and she stops me, und sie hält mich da and auf she says, what does the crucifix mean to you, young man? Was bedeutet denn dieses Kreuz da für dich, junger Mann? I said, everything. Ich habe gesagt, naja, alles. And she says, have you ever received Jesus in your life? Und sie hat mich gefragt, hast du jemals Jesus in dein Leben hineingenommen? I didn't know what she was talking about. Aber ich wusste gar nicht, wovon sie sprach. 2 hours later, 2 Stunden später, I bowed my head with her, neigte ich meinen Kopf dort mit ihr, in a small group of people to receive Christ, und bat Jesus Christus in mein Leben hinein. September 21st, am 21. September, on a Monday morning, ein Montagmorgen, 1976, a definite moment in time that God had ordained. Ein ganz bestimmter Punkt in der Zeitgeschichte, den Gott vorherbestimmt hatte. As I looked back, und wie ich so zurückblickte, I realized that all of that abuse was driving me to this moment. Habe ich gemerkt, dass all dieser Missbrauch mich hingetrieben hat zu diesem Moment. And the goodness of God in the land of the living released me from everything in the past. Und die Güte Gottes im Lande der Lebendigen hat mich freigesetzt von all dem, was in der Vergangenheit war. I want to tell you a story that's in Esther, the book of Esther. Ich möchte noch eine Geschichte erzählen aus dem Buch Esther. It's in chapter 6. Und zwar im Kapitel 6. And this has very much helped me in my own life. Und das hat mir sehr geholfen in meinem eigenen Leben. All of us are probably acquainted with the book of Esther. Die meisten von euch werden wahrscheinlich das Buch Esther kennen. For those who are not, I give you a 2-minute summation. Also für die, die das nicht kennen, ich gebe euch kurz eine Zusammenfassung. Esther doesn't talk about God. The book of Esther doesn't mention God. Also im Buche Esther wird Gott nicht erwähnt. But the purpose of the book is to show us how God uses even unsaved people to bring about his definite moments in time. Aber das Buch Esther soll uns zeigen, wie Gott selbst ungläubige Menschen dazu verwendet, um unseren Zweck zu erfüllen in einem ganz bestimmten Zeitpunkt. King Xerxes is the king of the Persian Empire. Der König Xerxes ist der König des damaligen Reiches. And he makes this huge feast for all of his officials. Und er lässt dieses große Fest veranstalten für seine ganzen Offiziellen. Drank a little bit too much. Und dann hat er ein wenig zu viel getrunken. And then he wants his wife to come out and show her beauty to all the officials. Und dann möchte er, dass seine Ehefrau rauskommt, um sich zu zeigen in all ihrer Schönheit für die ganzen Offiziellen. And all his guests. Und für seine Gäste. But she refuses to come out because it's humiliating. Aber sie weigert sich hervorzukommen und weil sie das als demütigend so empfindet. Now he's humiliated in front of his guests. Nun ist aber er gedemütigt worden vor seinen Gästen. So he removes her as the queen. Also lässt er sie als Königin absetzen. As an example. Als Beispiel. To all the women in the empire. Für alle Frauen im Reich. You don't do this to the king or your husbands. Das machst du nicht deinem König gegenüber oder deinem Ehemann. He seeks a new king in the whole, a new queen in the whole empire. Also sucht er dann im ganzen Königreich eine neue Königin. And has this huge beauty pageant to find the most beautiful, lovely woman in the whole empire. Da gibt's diesen großen Schönheitswettbewerb im ganzen Reich, um die Königin zu finden. It's a huge deal. They're taking months to prepare. Also eine Riesensache. Das hat monatelang gedauert, um sich darauf vorzubereiten. And he chooses this girl, Esther. Und er wählt dieses Mädchen Esther aus. But he doesn't know that she's a Jew. Aber er weiß nicht, dass sie Jüdin ist. Her older cousin Mordecai, und ihr älterer Cousin, der Mordecai, advises her, rät ihr, don't tell the king that you're a Jew. Sag dem König nicht, dass du Jüdin bist. Just don't say anything. Sag nichts davon. The king's highest official, his name is Haman. Aber der höchste Offizielle im Reiche des Königs ist der Haman. Naaman. Is a proud man. Und der Naaman ist ein sehr stolzer Mann. Mordecai is a humble man. Der Mordecai ist ein sehr demütiger God Mann. God resists the proud, God gives grace to the humble. Gott widerstrebt dem Stolzen und er gibt dem Demütigen Gnade. Mordecai will not bow down to Haman. Und der Mordecai beugte sich nicht vor dem Haman. So Haman wants to kill Mordecai. Also wollte der Haman den Mordecai töten lassen. And he also wants to annihilate all the Jews in the empire. Und gleichzeitig wollte er auch alle Juden auslöschen im Reich. So he comes up with this scheme to trick the king into making a decree to kill all the Jews. Also kommt er damit diesem Plan zum König und möchte den König eigentlich dahin das Licht führen, indem er alle ein Dekret erlässt, alle Juden zu töten. Then Mordecai says to Esther, you must go to the king and tell him. Und der Mordecai sagt dann zu Esther, du musst jetzt zum König gehen und musst ihm das sagen. And she says, but he hasn't called me. Aber sie sagt, aber er hat mich nicht zu sich and gerufen. And if you go before the king and he doesn't call you, you could be killed. Und wenn du zum König einfach so hingehst, ohne dass du gerufen wurdest, konntest du getötet werden. And then he says these famous words. Und dann sagt er aber diese berühmten Worte. How do you not know? Wie du kannst ja nicht wissen, that you have not become queen for such a time as this. Vielleicht wurdest du gerade deshalb zur Königin für solch eine Sache. For this definite moment in time. Für diesen bestimmten Zeitpunkt jetzt. And if you don't go before the king, und wenn du jetzt nicht zum König gehst, and speak for your people, und für dein Volk eintrittst, deliverance will come from somewhere else. Wird von woanders die Befreiung herkommen. But I promise you, you will perish. Aber ich sage dir, du wirst dann verloren gehen. Even though you're in the palace. Obwohl du da im Palast bist. So she goes before the king. Also geht sie zum König. And she tells him. Und sagt es ihm. She doesn't tell him right away, but she has a plan. Sie sagt es ihm nicht gleich sofort, aber sie hat einen Plan. In the end, und am Ende, the whole situation is reversed. Dreht sich die ganze Situation. The evil Mordecai is exposed. Der böse Mordecai wird da bloßgestellt. I'm sorry, the evil, right, thank Haman, you for listening. The evil Haman is exposed. Also der böse Haman wird da bloßgestellt. Who had actually prepared a pole to impale Mordecai. Und der hat schon einen Galgen aufstellen lassen, um den Mordecai dort aufzuhängen. Do you know what it means to be impaled? Wisst ihr, was das heißt, aufgehängt zu werden? It's impaled. You're driven through, impaled. Also zuerst einmal durchbohrt. Yeah, you are. Werden. It's one of the worst ways you can die a death. Also einer der schlimmsten Todesarten. They lay you down. Also die legen dich dahin. They put a sharp pole between your legs. Dann ein a sharp stick, also ein, Zange, ja, or whatever. So ein Zange, yeah, dass sie dich da fixieren of a und Staffel or something. They put it between and they bang it through you with a hammer right up between your legs so it comes out your shoulder. Also die Pfählen dich richtig gehen, ja, mit einem starken spitzen Stab, der durch dich hindurchgetrieben wird. It's an unbelievable death. Es ist ein unglaublicher Tod. And this is what Haman had for Mordecai. Und das wollte der Haman machen mit dem Mordechai. But it reversed. Aber das hat sich dann umgedreht. And Haman and the king put Haman on the pole. Und der König hat dann den Haman dort aufhängen lassen, he had prepared for Mordecai, den er für den Mordechai vorbereitet hatte. But the king exalted Mordecai. Und der König hat den Mordechai dann hoch erhoben. Here's my point. Aber jetzt kommen wir zum Punkt. In chapter 6, in Kapitel 6, the king could not sleep. Konnte der König nicht schlafen. Why couldn't he sleep? Und warum? Because it was God's moment in time. Weil das war der Zeitpunkt, wo Gott in die Geschichte he couldn't sleep, so he started to read the Chronicles. Er konnte nicht schlafen, also las er etwas in den Chroniken. Things that had happened in his kingdom. Dinge, die in seinem Königreich geschahen, geschehen waren. Why was he reading the Chronicles? Warum las er diese Schriften? Because it was God's appointed time. Weil es war der ausgemachte Zeitpunkt Gottes. And then he read about Mordecai. Und dann las er plötzlich von Mordechai. Why did he read about Mordecai? Warum hat er über ihn gelesen? Because it was God's appointed time. Weil es sein Zeitpunkt war, Gottes and Zeitpunkt. And he read that Mordecai had actually saved his life. Und dann las er, dass der Mordechai genau genommen ihm das Leben gerettet from hatte. A conspiracy to murder the king. Bei einer Verschwörung, wo es darum ging, den König zu ermorden. And then he asked this question. Und dann stellt er die Frage. Has anything ever been done for Mordecai? Wurde jemals irgendetwas für Mordecai gemacht? And his officials said no. Und dann sagten ihm seine Diener nein. And at that very moment, Haman walked in. Und genau in diesem Moment kam der Haman herein. And the king said, Haman, it's good you're here. Und der König sagt, ja, gut, dass du da bist, Haman. What would you do for a man who saved your life? Was würdest du machen mit einem Menschen, der dir das Leben gerettet hat? What would you do for a man you wanted to honor? Was würdest du machen mit einem Menschen, den du ehren möchtest? Haman, thinking he was talking about him, der Haman, der dachte ja, er spricht über mich. Said I would put him on your horse. I would put your robe on him. Er hat gesagt, na, ich würde ihn auf dein Pferd setzen lassen. Put your ring on him. Deine Kleidung anlegen lassen. March him through the whole kingdom and have everybody bow. Den königlichen Ring anstecken lassen und dann ihm durch das ganze Reich führen lassen und jeder müsste sich vor ihm neigen. And the king said, fine, that's great. Und der König sagt, das ist genau das Richtige. So please take Mordecai and do that for him. Also jetzt nimm bitte den Mordecai und mache das mit ihm. Could you imagine how God reversed this? Also stellt euch vor, wie Gott das Ganze umgedreht hat. Here's my point. Aber um das geht es. Don't focus on the appointed time. Also seid nicht auf die ausgemachte Zeit fokussiert. God has it. You don't have to worry about that. Also Gott hat das schon im Sinne. Ihr braucht das nicht. He will not forget what you've done. Er wird es nicht vergessen, was ihr gemacht habt. It is his glory to reward us. Das ist seine Herrlichkeit, uns zu belohnen. He will check through the Chronicles and he will say. Er wird die Chroniken durchgehen und wird dann sagen. Has anything been done for that faithful servant? Ist da irgendetwas für diesen treuen Diener geschehen? So faithful at the buffet week after week or month after month. Anything been done for so that? Treu da gedient hat beim Buffet Wochen über Wochen Monate lang? Anything been done for that person at the bookstore who's just so faithful? Or ist für diesen Menschen da am Büchertisch irgendetwas passiert, etwas geschehen, was Gutes? God will not forget. Gott wird es nicht vergessen. I'll just tell you a quick story. Eine schnelle Geschichte. When I was a little boy, I had a fishing magazine. Als kleiner Junge hatte ich da eine Fischzeitschrift. And in the back, und ganz hinten, there was these little free offers. Gab's immer diese kleinen Geschenke, diese so I got a stamp from my mother and I sent the offer in. Also habe ich das eingeschickt damals. And I waited and waited and waited and waited. Und habe gewartet und gewartet. I said, Mom, anything in the mail? Hab mir gesagt, Mama, gibt's schon eine Post? Anything in the mail? No, no, irgendwas in der Post? And then nein. I just totally forgot about it. Und habe dann irgendwie ganz darauf vergessen. 7 weeks later, this thing comes in the mail. Also 7 Wochen danach kam dann diese Sache. I was so happy. Und ich war so froh. So I got this idea. Also hatte ich diese Vorstellung. I will go back to the magazine. Ich werde noch einmal diese Zeitschrift and hernehmen. I will send away for a free offer every week. Und werde jetzt jede Woche sowas abschicken, um ein kleines Geschenk so zu erhalten. So once they start coming, Und wenn die dann kommen, I will start getting them every week. So, ja, so werde ich also quasi jede Woche dann ein Geschenk erhalten. And I did that for a while. Und das machte ich dann eine Zeit lang. And then I stopped. Dann hörte ich auf damit. Sending them. Nämlich das einzuschicken. But they kept coming for a while. Aber die kamen dann nach wie vor noch. Until they finally stopped. Bis das schließlich auch aufhörte. If we focus our attention on the things that are before us. Also wenn wir uns auf die Dinge konzentrieren, die vor uns liegen. The little humble acts of helpfulness. Werden diese kleinen hilfreichen Handlungen. Just helping somehow somebody. Also irgendjemand irgendwie zu helfen. God will not forget your moment of time. Gott wird das nicht vergessen zu seinem Zeitpunkt. He will arrange it so supernaturally, you won't miss it. Und der wird es so übernatürlich arrangieren, ihr werdet das nicht, ihr werdet da nicht zu kurz kommen. So I want to have Rob Soprano come up and add to this some thoughts. Ich möchte jetzt noch, dass der Rob Soprano zu uns heraufkommt und euch ein paar weitere Gedanken dazu mitteilt. We spent a number of hours yesterday talking about this together. Wir haben gestern einige Stunden miteinander verbracht und haben uns über dieses Thema unterhalten. I went to Bible school with Rob's dad. Ich bin mit dem Vater von Rob zur and Bibelschule gegangen. Actually Rob's mother too. Und auch mit seiner Mutter, genau genommen. Let's dive right in. God bless these words to our hearts. In Jesus' name we pray. Gott, lass diese Gedanken zu einem Segen werden in unseren Herzen. Das beten wir in Jesu Namen. Last week, Pastor Rob spoke about the birthright. Wie letzte Woche Pastor Rob über das Erstgeburtsrecht gesprochen hat. In the sense of the blessing. Und zwar im Zusammenhang mit dem Segen. In the Old Testament, as he just described it, it was the blessing for the oldest son given by the father. So wie er es beschrieben hat im Alten Testament, es war ja der Segen, den der Vater dem ältesten Sohn zuteil werden ließ. In the New Testament, our birthright, our blessing is the word. Im Neuen Testament ist unser Erstgeburtsrecht das Wort. As he just said, so wie es gerade he gesagt his wurde. Word higher than his name. Er erachtet sein Wort höher als seinen Namen. And also we spoke about last week about accountability. Und letzte Woche haben wir auch gesprochen über das, dass wir Rechenschaft abgeben werden. Making ourselves not only accountable to God, but accountable to men. Und dass wir uns nicht nur Gott gegenüber Rechenschaft abgeben müssen, sondern auch, dass wir uns verantwortlich gegenüber anderen Menschen machen. Because we are not God, we are not perfect, we're human. Wir sind ja nicht Gott, wir sind nicht perfekt, wir sind Menschen. Therefore, if we choose a select group of people to make ourselves accountable to, also wenn wir jetzt eine Gruppe von Menschen uns aussuchen, denen wir gegenüber Rechenschaft ablegen, then we have a safety in case we go down the wrong path. Dann haben wir auch eine Sicherheit, falls wir uns in die falsche Richtung bewegen. So I was thinking about that all week, and I was thinking, und die ganze Woche habe ich über das nachgedacht. And so today I'd like to talk about two types of humility. Also möchte ich heute über zwei verschiedene Arten der Demut sprechen. In light of what we discussed last week. Im Lichte dessen, was wir letzte Woche diskutiert haben. The first one is humility towards God. Das erste ist die Demut Gott gegenüber. Humility towards God, what does that mean? Also Demut gegenüber Gott. I started thinking about that because I started thinking about the birthright, our birthright here in modern time. Nun, ich habe da über das nachgedacht und habe über unser Erstgeburtsrecht nachgedacht. Jetzt. So our birthright is the word and God, his also word to us. Also in der modernen Zeit jetzt, das Erstgeburtsrecht ist unser Wort Gottes. So on Monday morning I opened up my Bible. Habe ich also am Montagmorgen dann meine Bibel aufgeschlagen. And I started thinking, God, I want to receive my birthright. I want to receive this blessing in its fullness. Und habe mir gedacht, Gott, ich möchte mein Erstgeburtsrecht empfangen. Ich möchte es in der Fülle empfangen. So how do I do that? Wie mache ich das? And I just said, God, you know, I want to learn from you. You're the teacher, I'm the student. Und ich habe gesagt, Gott, ich möchte von dir lernen. Du bist der Lehrer, ich bin der Schüler. And that's what I mean by humility towards God. Und das meine ich mit dieser Demut vor Gott. We need to approach him and his word in humility. Wir müssen uns seinem Wort in Demut nähern. The Bible, it's like a life handbook for us. Die Bibel ist ja für uns wie ein Handbuch, das Leben beschreibt. It's the key to living in his will for our life. Und es ist der Schlüssel zu wissen, wie man in seinem Willen lebt. It is his word. Das ist sein Wort. And if we approach the Bible, und wenn wir uns der Bibel so nähern, in pride, und zwar wenn wir uns in Stolz der Bibel nähern, then God's going to resist us. 1 Peter 5:5, James 4. Dann wird uns Gott widerstreben in 1. Petrus 5:5 und Jakobus 4. But if we approach it in humility, aber wenn wir uns der Schrift in Demut nähern, then he'll lead us. Dann wird er uns dort treffen. Psalms 25 says he leads the humble. Im Psalm 25 heißt es, er leitet den Demütigen. And I'm absolutely convinced that unless we approach God in humility and approach his word in humility. Und ich bin absolut davon überzeugt, wenn wir uns nicht in Demut dem Wort Gottes nähern, we're never ever going to reach our full potential. Werden wir niemals zu unserem vollen Potenzial gelangen. Just that simple act of approaching God in humility can have a huge impact. Einfach diese ganz einfache, simple Handlung, sich Gott in Demut zu nähern, kann eine riesen Auswirkung haben. You know, we think it's very simple. We just say, God, we're humble, and we approach him every day. Nun, wir denken uns, ja, wir sagen, Gott, ich bin demütig, und wir nähern uns so jeden Tag. But he can use it to have huge repercussions. Aber er kann das verwenden, um da großen Einfluss auszuüben. Like a snowball effect, you know what that is? Das ist wie bei einem Schneeballeffekt. Kennst du das? Starts small, gets bigger and bigger as it rolls down the mountain. Der kleine Schneeball, der klein anfängt und zu einer Lawine wird. It reminds me of a story I once heard. Das erinnert mich an eine Geschichte, die ich einmal hörte. There was a husband and a wife. Da gab es einen Ehemann und eine Ehefrau. And the husband was an unbeliever, the wife was a believer. Der Ehemann war ungläubig, sie war gläubig. And when they got married, they had a discussion: should we go to church? Als sie dann heirateten, hatten sie eine Diskussion darüber, ob sie in die Gemeinde, in die Kirche gehen sollten. And he was more influential. He convinced the wife not to go to church. Und er überzeugte dann seine Ehefrau davon, nicht in die Gemeinde zu gehen. And so she honored him, and she just every day humbly approached the word and spent her time with God, but they didn't go to church. Also sie hat ihn dann geehrt in seiner Rolle, und sie hat sich demütig dem Wort Gottes hingegeben, und sie sind nicht in die Gemeinde, in den Gottesdienst gegangen. Then they had a baby. Dann hatten sie ein Baby. And when the little girl turned 5 years old, und als das kleine Mädchen dann 5 Jahre alt war, the mother was spending time in the Bible, and she felt like God told her to bring her daughter to Sunday school. Und die Mutter verbrachte ihre Zeit in der Bibel, und da fühlte sie, dass Gott wollte, dass sie ihre kleine Tochter in die Sonntagsschule bringen sollte. So she talked to her husband, can we bring our daughter to Sunday school? Also sprach sie mit ihrem Ehemann darüber, können wir die kleine Tochter in die Sonntagsschule bringen? No way. It's the weekend. I work all week. I want to spend Saturday and Sunday with my daughter, with my family. Und er hat gesagt, nein, das kommt nicht in Frage. Es ist das Wochenende. Ich möchte meine Ruhe haben. Ich möchte die Zeit mit euch, mit der Familie verbringen. But she said, no, I'm going to honor God here obediently in humility, and I'm going to take our daughter to Sunday school. Aber sie sagte dann, nein, das werde ich nicht machen. Ich werde Gott ehren und werde jetzt in Demut das Wort Gottes ehren. Und werde die Tochter in die Sonntagsschule bringen. I think like a year later, und ich denke, ein Jahr später war es. The father was completely broken. He was weeping in the living room. War der Vater komplett zerbrochenen Herzens. Er weinte damals im Wohnzimmer. You know, he's having a tough time. He's depressed. Er hatte eine ganz schwierige Phase. Er war depressiv. And his daughter comes down the stairs and says, "Daddy, why are you crying?" Und da kommt seine Tochter runter die Stiege und sagt, Papa, warum weinst du? Do you know Jesus? Kennst du Jesus? If you know Jesus, there's no reason to cry. Wenn du Jesus kennst, brauchst du nicht zu weinen. And that simple mindset of his daughter broke him. Und diese ganz einfache Gesinnung seiner Tochter, die hat ihn wirklich gebrochen. And she led him in the Sunday school prayer. Und sie hat ihn dann zu Gott geführt in diesem Sonntagsschulgebet. And he received Jesus. Und er hat Jesus angenommen. Now, I heard that story a long time ago. Nun, diese Geschichte habe ich schon vor langem gehört einmal. And I thought, the mother must have never thought that her daily approach to God in humility would actually become the salvation of her husband. Nun, die Mutter hat womöglich nie daran gedacht, dass ihre ganz demütige Art, sich dem Wort Gottes jeden Tag hinzugeben, jemals zur Errettung ihres Ehemannes führen würde. The point is, we never know what a simple act of humility can result in. Aber der Punkt ist der, wir wissen niemals, was eine ganz einfache Handlung für ein Resultat haben wird. She wasn't aggressive towards the husband saying, no, we need to go to church, I believe, I don't care if you don't, let's go. Also sie war nicht da aggressiv in ihrem Auftreten gegenüber ihrem Ehemann und sagte nicht, na, wir müssen in die Gemeinde gehen, ich bin gläubig, ich möchte dorthin. She was humble and she let God have his time. Und sie war demütig und ließ es zu, dass Gott in seiner Zeit wirkte. And I believe that true humility, und ich glaube, dass wahre Demut is the foundation for wisdom. Die Grundlage der Weisheit bildet. Why? Because warum? To gain wisdom, you need to be a student. Weil um Weisheit zu erlangen, musst du ein Schüler sein. You need to be in a position to learn. Du musst in der Lage sein zu lernen. And you can't be in that position unless you humble yourself to that position. Und du kannst nicht in dieser Lage sein, wenn du dich nicht demütigst in diese Lage. You can talk the talk, walk the walk of being a humble person. Nun, du kannst darüber sprechen und kannst darüber sprechen, dass du ein demütiger Mensch bist. So you can actually be humble out of pride. Das heißt, du kannst genau genommen sogar demütig aus Stolz heraus sein. But I believe if if we really want to gain wisdom, then it needs to be true humility before God. Aber ich denke, wenn wir wirklich Weisheit erlangen wollen, dann muss es eine wahre Demut vor Gott sein. Could we read Proverbs 23, please? Können wir die Sprüche 23 kurz lesen? O son, give me your heart. Da heißt es, gib mir, mein Sohn, dein Herz. It's a simple verse. Ganz einfacher Vers. But spiritually speaking, it's God speaking to us. Aber in geistlicher Hinsicht spricht der Gott zu uns. O son, give me your heart. Mein Sohn, gib mir dein Herz. What does that mean? Was bedeutet das? Why does God need something from us? Warum braucht Gott etwas von uns? He has everything. Er hat doch alles. Why does the one who created everything need something? Warum braucht derjenige, der alles geschaffen hat, etwas? It's the only thing he wants. Es ist das Einzige, was er will. He wants our heart. Er möchte unser Herz. Think about that. We have something that the all-powerful God wants. Also denkt mal über das nach. Wir haben etwas, was der allmächtige Gott möchte. He wants our heart. Er möchte unser Herz. And he wants, does it say he wants part of our heart? Heißt es da, er will einen Teil unseres Herzens? No, he wants the whole heart. Nein, das ganze Herz. The good things. Die guten Dinge. And the bad things. Und auch die schlechten Dinge. Because if we give him the good things and the bad things. Weil wenn wir ihm die guten wie die schlechten geben. That's something he can use to mold. Dann, das ist etwas, was er ja formen muss. And it takes humility to give him everything. Und es braucht schon Demut, ihm alles zu geben. When we give him our whole heart. Also wenn wir ihm unser ganzes Herz geben. Then we can receive wisdom. Dann können wir Weisheit erlangen. And my prayer during our last 3 weeks of fasting was. Und meine Gebete während der letzten dreiwöchigen Fastenzeit waren. Was for wisdom. Waren um Weisheit. And more specifically for understanding and perspective. Und noch genauer gesagt um Verständnis und die richtige Perspektive. I tend to jump into situations with my emotions. Weil ich tendiere dazu, in eine Situation emotional hineinzugehen. I do it all the time. I see someone doing something. Also das mache ich immer. Wenn ich jemanden sehe, wie jemand etwas macht, I judge them before I even think about it. Dann richte ich ihn bereits, bevor ich noch drüber nachdenke. And I know that I do it. Und ich weiß, dass ich das mache. And I know that it's wrong. Und ich weiß, dass es falsch ist. And I want to gain perspective on people's lives and understanding into their lives so that I can have wisdom to approach them. Ich möchte einfach Verständnis erlangen in Bezug auf das Leben von anderen Menschen, so dass ich auch Weisheit habe, ihnen mich richtig zu nähern. The other day I ran into the store and my son was sleeping, so my wife, she stayed in the car. Also eines Tages jetzt ging ich mal, also fuhr ich in die Arbeit, mein Sohn schlief. And meine Frau, he was sleeping, so she stayed in the car and I went into the store. Also sie blieb im Auto mit dem Sohn und ich ging in den Laden. When I came out of the store, my wife told me, "Rob, a man just came up and kicked our car really hard." Als ich aus dem Geschäft wieder rauskam, sagte mir meine Frau, "Du, da ist gerade einer vorbeigegangen, der hat ganz auf unser Auto hingetreten, ganz wild." First thing I thought was, "I'm gonna kick his butt. Where is he?" Der erste Gedanke war, nach dem trete ich einen in den Hintern. Wo ist er? My wife and my son are in the car, and some guy comes up and kicks it. Was? Meine Frau und mein Sohn sitzen im Auto, und da kommt ein Typ daher und tritt auf das Auto. And then we started to drive away, and I thought, "No." Und dann sind wir weggefahren und ich habe gesagt, nein. I did it again. Nein, ich habe es wieder gemacht. What if that guy was just found out that he's dying of cancer? He has 6 months to live. Ich meine, was wäre, wenn zum Beispiel der Typ gerade erfahren hätte, dass er jetzt in 6 Monaten sterben würde, weil er Krebs hat? What good does it do if I kick his butt? Was würde das bezwecken oder bewirken, wenn ich ihn trete? Probably I'm just going to get arrested or something, you know? Vielleicht werde ich sogar dann festgenommen oder so. But if I approach the situation in humility and I have wisdom, aber wenn ich mich der Situation in Demut nähere und Weisheit habe, maybe I can use the chance to speak into his life. Kann ich vielleicht die Situation verwenden, um in sein Leben hineinzusprechen? To humility is letting God immediately have his way in the situation. Also Demut bedeutet, Gott in einer Situation seinen Weg zu lassen. He kicked my car. Nun, der hat auf mein Auto getreten. God, what do I do? God, what do I do? Gott, was mache ich? Not he kicked my car. Na, der hat mein Auto getreten. I'm gonna get him or kick his car. Ich werde ihn packen. Ich werde auf sein Auto hintreten. And when we approach God in His Word, in humility. Aber wenn wir uns dem Wort Gottes in Demut nähern. The point is that He can use it and it can have a huge impact. Dann ist es so, dass Gott das verwenden kann und einen großen Einfluss auf uns ausüben kann. Humility before God. Also Demut vor Gott. The second type of humility I'd like to talk about is humility before men. Und die zweite Art der Demut, über die ich sprechen möchte, ist die Demut vor anderen Menschen. And that I started thinking about because of the topic about accountability that Pastor Rob spoke on last week. Und über das habe ich begonnen nachzudenken, weil Pastor Rob über dieses Thema der Rechenschaftslegung gesprochen hat. But I think we can't be accountable towards men until we're accountable towards God. Aber ich denke, wir können anderen Menschen gegenüber nicht Rechenschaft abgeben, wenn wir nicht gegenüber Gott zunächst Rechenschaft abgeben. It's a process. First, humility towards God, and then humility towards men. Das ist ein Prozess. Zuerst ist die Demut vor Gott da, und dann ist die Demut vor den Menschen da. And then I started thinking about, okay, if I'm going to make myself accountable to a group of people. Und dann habe ich über Folgendes nachgedacht: Wenn ich mich jetzt vor einer Gruppe von Menschen zu verantworten habe, that means I need to humble myself. Towards them, I have to have a humble attitude towards them. Das heißt, ich muss mich da demütigen. Ich muss eine demütige Haltung einnehmen ihnen gegenüber. I give them the authority to correct me if I'm wrong. Und ich gebe ihnen diese Autorität, mich zu korrigieren, wenn ich falsch liege. It needs humility. Und das braucht schon Demut. And then I started thinking, but I only need to be humble to a few men, right? Und dann habe ich aber gedacht, nee, aber ich muss ja nur ein paar Leuten gegenüber da Rechenschaft und demütig sein. And then I started thinking, no, I have to have a humble attitude towards all people. Und dann habe ich mir aber gedacht, nein, ich muss eigentlich eine demütige Haltung allen Menschen gegenüber einnehmen. Why? Warum? Because what is our purpose for life? Weil welchen Zweck haben wir denn hier auf der Erde? It's to love people. Es geht darum, Menschen zu lieben. And we can't love people in pride. Und Menschen können wir mit einem stolzen Herz nicht lieben. We have to have an attitude of humility towards everyone in order to love them. Wir müssen eine Einstellung der Demut haben, damit wir ihnen Liebe erweisen können. I would go so far as to say love is impossible without humility. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, die Liebe kann nicht geschehen ohne Demut. Or love is the fruit of humility. Fruit of humility. Oder die Liebe ist eine Frucht der Demut. And just a simple act of love. Und einfach eine einfache Handlung der Liebe can also have a huge impact. Kann auch einen riesen Einfluss ausüben. Let's read 2 Timothy. Gehen wir zum 2. Timotheusbrief. Let me set the stage here. So Paul was in Rome. Also ich möchte euch kurz das Umfeld erklären. Paulus befand sich in Rom. He's in prison. Er ist im Gefängnis. All of his friends have left him. Everyone that he came with from Asia has left him. He's totally alone. He has no more visitors. Alle Freunde haben ihn verlassen, er hat keine Besucher, ist ganz alleine. Because Christians were being heavily persecuted. Weil ja die Christen sehr stark verfolgt wurden damals. Anyone who would visit him risked also being thrown in prison and possible execution. Und jeder, der ihn da besuchen würde, der riskierte auch sein eigenes Leben, um ins Gefängnis zu kommen. As you know, everyone from the province of Asia has deserted me, even Phygelus and Hermogenes. May the Lord show special kindness to Onesiphorus and all his family, because he often visited and encouraged me. He never was ashamed of me, even though I was in chains. When he came to Rome, he searched everywhere until he found me. May the Lord show him special kindness on the day of his return. Also da heißt es, das weißt du, dass sich von mir gewandt haben alle, die in Asien sind, unter welchen ist Phygelus und Hermogenes. Der Herr gebe Barmherzigkeit im Haus Onesiphorus, denn er hat mich oft erquickt und hat sich meiner Kette nicht geschämt, sondern da er zu Rom war, suchte er mich aufs Fleißigste und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er finde Barmherzigkeit bei dem Herrn an jenem Tage. Und wie viel er zu Ephesus gedient hat, weißt du am besten. Try to put yourself in Paul's position. You're in prison, in chains. Versucht euch einmal in die Situation des Paulus hineinzuversetzen. Ihr befindet euch im Gefängnis und liegt in Ketten. You know your execution is coming soon. Und ihr wisst, dass ihr bald exekutiert werdet. You have no friends. Und ihr habt keine Freunde. But one person keeps coming to visit you. Aber ein Mensch kommt immer, um euch zu besuchen. Onesiphorus. Der Onesiphorus. Imagine how that must have made him feel. Imagine how that must have made him feel. Also stell ich mir vor, wie er sich da gefühlt haben muss. Just that simple act of love, of just coming to visit him. Also diese ganz einfache Handlung der Liebe, ihm zu besuchen. Exactly that time is when Paul was writing 2 Timothy. Und das war genau der Zeitpunkt, wo Paulus den 2. Timotheusbrief geschrieben hat. Perhaps the visits from Onesiphorus perhaps gave him the strength to finish the book that we all use today. Vielleicht waren es ja diese Besuche des Onesimus, das ihm diese Stärke verliehen hat, das Buch zu schreiben. And you see at the end of the verse, Paul speaks a blessing forth upon Onesiphorus. Und am Ende des Buches sehen wir, wie Paulus auch einen Segen ausspricht über den Onesiphorus. God blesses the humble. Gott, der segnet den Demütigen. Not only does he bless the humble, but Nicht nur, dass ihn segnet. He uses it to bless other people. Sondern verwendet das auch, andere Menschen zu segnen. Luke 14 says, und in Lukas 14 heißt es, those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Die, die sich selbst erhöhen, werden erniedrigt werden, und die sich erniedrigen, werden erhöht werden. But we have to realize that God has his own perfect timing. Aber uns muss klar werden, dass Gott seinen ganz besonderen, eigenen, vollkommenen Zeitpunkt hat. Maybe you say, but I've been faithful, I've loved people, I'm humble, but there's no blessing. Vielleicht sagst du nun, ich war doch immer treu, ich habe die Menschen geliebt, aber es gibt keinen Segen. Maybe you're anxiously awaiting for breakthrough in your life, but it's not coming. Oder vielleicht harrst du da eines Durchbruchs in deinem Leben, aber es kommt nichts. I would encourage you to be humble and know that God has his own timing. Und ich möchte euch ermutigen, demütig zu bleiben, weil Gott hat seine Zeit. Patiently await in humility. Wartet darauf, geduldig, in Demut. But sometimes when we're waiting, we get tired of waiting. Manches Mal wird es uns einfach zu lange, wenn wir warten. And we start to get a little bit lazy. Und wir fangen dann an, etwas nachlässig zu werden. We say, I've been good, I've been humble, but still no blessing. Wir sagen, na, ich war gut, ich war demütig, aber da ist kein Segen. So then we start to say, okay, well, I'm just going to stop being so kind to people because no blessing's coming. Und dann sagen wir, naja, ich werde jetzt aufhören, da wirklich immer so übernett zu sein zu den Menschen. As it said in that verse, we don't want you to become lazy. Could we put that back? Aber wie es in dem Vers auch heißt, wir wollen da nicht nachlässig werden. God is not unjust. Hebrews 6. Gott ist nicht ungerecht. Hebräer 6. Like Pastor Rob just said, he will not forget your work and the love you have shown. Also wird euer Werk nicht vergessen und die Liebe, die ihr erwiesen habt. We do not want you to become lazy. Wir wollen nicht, dass ihr nachlässig werdet. So, if we start to get lazy, so wenn wir anfangen, da faul zu werden, we start to miss the Holy Spirit speaking to us. Dann verpassen wir es, wie der Heilige Geist zu uns spricht. And that's really dangerous because then we're making ourselves ineffective. Und das ist wirklich gefährlich, weil dann werden wir ineffektiv. Last week I was at Bila, you know, and letzte Woche war ich da beim Bila. Pastor Rob is always talking about these guys at Bila who sell papers. Und der Pastor Rob spricht immer über diese Menschen, die da die Zeitungen verkaufen vor dem Bila-Eingang. And how he sometimes buys them a sandwich and uses it to speak to them. Und wie er manches Mal ihnen einen Sandwich kauft und das dann auch dazu verwendet, mit ihnen zu sprechen. So I pulled up to Bila and I saw this guy there. Also ich fahre da so zum Bila rein und sehe den Mann dort. And I thought, okay, I heard the voice of the Spirit say, spend some time with him, buy him a sandwich. Nun, ich habe die Stimme des Geistes gehört, wie er zu mir sagte, verbring ein wenig Zeit mit dem Mann, kauf ihm einen Sandwich. Then, as I walked up to him, he's smoking a cigarette. Wie ich dann so zu ihm hingehe, sehe ich, wie er eine Zigarette raucht. And the first thing I thought, again, I thought, this guy doesn't need a sandwich, he's got enough money for cigarettes. Ich habe mir gedacht, na, der braucht doch nichts zum Essen, der hat noch genug Geld, um eine Zigarette zu kaufen. Then I was like, I'm not buying him a sandwich, forget that. Nein, ich werde ihm ein Sandwich kaufen. Then I went inside. Und dann bin ich nach innen and I saw the sandwiches. Gegangen und habe dort die Sandwiches liegen gesehen. And then I got convicted. Dort wurde ich überführt. I literally heard a prompting and then ignored it. Also ich habe buchstäblich was gehört, aber habe es ignoriert. What do cigarettes have to do with his worth? Was haben denn die Zigaretten mit seinem Wert zu tun? Nothing. Maybe he nicht. Has an addiction and he just thought, today I'd rather smoke a cigarette than eat a sandwich. Vielleicht hat er eine Sucht und hat einfach sich gedacht, jetzt rauche ich lieber eine Zigarette, als was zu essen. And so I bought him a sandwich and spoke to him for a few minutes. But also ich habe ihm dann einen Sandwich gekauft, habe mit ihm ein paar Minuten gesprochen. The point is, if we expect God to work on a certain time, aber worum es geht, ist Folgendes. Wenn wir erwarten, dass Gott zu einem bestimmten Zeitpunkt arbeitet und wir werden dann entmutigt and we give up und geben auf and we stop listening to his voice, und wir hören auf seine Stimme zu hören, then we're in trouble. Dann haben wir Probleme. We have to be humble and faithfully obey him. Wir müssen demütig sein und müssen uns ihm treu ergeben. And when we hear the Spirit, we need to almost blindly obey it. Und wenn wir den Geist hören, müssen wir ihm fast blindlings gehorchen. Although sometimes it's very difficult to determine what is your voice and what is the Spirit's voice. Obwohl es ja manchmal sehr schwierig ist zu unterscheiden, was ist nun deine eigene Stimme und was ist die Stimme Gottes. Some time ago in NG we learned a very valuable lesson. Manches Mal, ja, einmal hatten wir da bei NG eine ganz großartige Lektion gelernt. We were taught to really think about a morning prayer and develop it. Wir dachten über ein Morgengebet nach und wollten das entwickeln. And that's why I pray every morning, Father, fill me with your spirit. Und deshalb bete ich jeden Morgen, Vater, erfülle mich mit deinem Geist. Help me to hear your voice and respond to your will. Und hilf mir, deine Stimme zu vernehmen und deinem Willen zu gehorchen. So that I can impact this world with your love. So dass ich eine Auswirkung habe in dieser Welt mit deiner Liebe. And maybe you feel unworthy to reach out and love people. Nun, vielleicht fühlst du dich unwürdig, hinauszureichen zu anderen und ihnen Liebe zu erweisen. Maybe you have a bad past and you say, I've done too much wrong to really help people. Vielleicht hast du eine schlimme Vergangenheit und denkst dir nun, ich habe viel zu viel falsch gemacht, ich kann niemandem helfen. That's wrong, because God uses falsch. Our past experience as insight to help people in the present. Weil Gott ja unsere Vergangenheit verwendet, dass wir eben Einsicht haben, um Menschen in der Gegenwart zu helfen. It's pride. We need to humble ourselves under God's will. Das ist Stolz. Wir müssen uns unter den Willen Gottes demütigen. God works everything together for the good. Und Gott lässt alles zum Guten zusammenwirken. So it's just a few thoughts I had about if we humble ourselves before God, we can receive our blessing in the fullness. Also das sind ein paar Gedanken, die ich hatte. Wenn wir uns vor Gott demütigen, dann können wir unseren Segen in der Fülle empfangen. And if we humble ourselves before men, then we can love them. We can let God's love flow through us. Und wenn wir uns vor Menschen demütigen, dann können wir es zulassen, dass Gott durch uns hindurch mit seiner Liebe wirkt. I believe if we practice these two things as people and as a church. Und ich glaube, wenn wir das, diese zwei Dinge tun, und zwar als einzelne Menschen und als Gemeinde, God can mold us to be who he wants us to be. Dann kann Gott uns dazu formen, zu dem, wer er möchte, dass wir sein sollen. Amen. Amen.